So, aber bevor es heute losgeht mit Molle und Korn, möchten wir euch noch kurz unseren Partner EasyJet ans Herz legen. Genau, EasyJet ist nämlich die Airline für Berlin mit über 90 spannenden Reisezielen ab Schönefeld und Tegel. Wenn es euch also schon vom Herbst graut, fliegt doch einfach nochmal ins Warme, zum Beispiel nach Bari, Malaga oder auch Südfrankreich. Oder ganz neu auch nach Agadir in Marokko oder ans Rote Meer nach Jordanien. Alle Ziele und die günstigsten Preise findet ihr auf easyjet.com. Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin. Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost. Und hier sind Emina Benalia und Sebastian Geißler. Hallo und herzlich willkommen bei Molle und Korn. Hier, ich begrüße euch Sebastian hier vom Kurfürstendamm und Emina. We are now crossing live to Venice. Emina ist im Ausland mit einer Airline hingeflogen, nicht wahr? Tatsächlich. Nachzusehen auf meinem Instagram-Profil. Buongiorno aus dem wunderschönen Padua. Zum ersten Mal in Padua. Ich dachte Venedig noch. Padua. Padua. Ich bin heute weitergereist und zwar extra ganz schnell beeilt, damit ich hier Internet habe, damit wir aufzeichnen können. Mit der Wunder der Technik. Gibt's doch gar nicht. Keine Kosten und Mühen gescheut. Wa? Das ist, für unsere Hörer spar ist prima. Padua ist 20 Minuten von Venedig entfernt. Tatsächlich war ich bis gestern in Venedig. Jetzt bin ich weitergezogen. Aber dazu später mehr. Wir haben tolle Berlin-Themen. Wir kommen gleich mal zur Sache. In medias res. Direkt ad rem hier sozusagen, wie der Lateiner sagt. Deutsche Einheit. Molle und Korn würde es nicht geben ohne die deutsche Einheit. Kann man das so sagen, Emina? Ja, du bist quasi Ossi, wie man so schön sagt. Ich bin Wessi. Du bist im Ostblock im damaligen geboren. Ne? Nee, Sebastian. Wie lange kennen wir uns schon? Nicht? Ich komme aus in Rostock der bist du nicht UdSSR. Ich wurde geboren. Ja, das ist doch Ostblock. Hallo? Ja. Nee, das ist Osten plus Ultra. Also geboren in Usbekistan, in Taschkent, mit 10 Jahren nach Osten, vom Osten nach Osten gezogen, nach Rostock. Genau. Ich bin ja gebürtiger Westberliner. Wir feiern diese Woche, das heißt, wenn wir ausstrahlen, ist die ganze Chose schon wieder vorbei. Deutsche Einheit. Ja. Tag der Deutschen Einheit in Berlin natürlich. Berlin richtet das dieses Jahr aus. Warum? Weil Berlin die Bundesratspräsidentschaft aktuell innehat. So läuft es nämlich. Ja. So, da gibt es großes Bürgerfest. Mehr als 1 Million Menschen werden dann dabei gewesen sein schon. Wahnsinn. Ja, Deutsche Einheit. Ist das ein Moment, wo du zurückblickst und sagst, Mensch, Berlin, was ist aus dir geworden und so weiter? Ich kriege ja gerade irgendwelche SMS und so, aber lass dich davon nicht stören, falls man das hören sollte. Aus dem Westen oder aus dem Osten? Wie stehst du zur Einheit? Sind wir, ich glaube aus, ja, gute Frage, der Kollege ist, glaube ich, in Charlottenburg, aber ist witzig, dass wir immer noch in Ost und West denken, oder? Findest du nicht? Ja, das finde ich aber auch übertrieben. Es gibt Leute, die sagen dann der ehemalige Osten, natürlich ist das immer noch sozusagen, die Himmelsrichtung ist nach wie vor Osten und Westen ist Westen und Norden ist Norden und Süden ist Süden. Aber die Frage ist ja, diese Stadt, ich finde, Berlin ist tatsächlich zusammengewachsen. Du wirst immer noch sozusagen Disparitäten sehen. In Lichtenberg ist es anders als in Charlottenburg. Aber also sozusagen, es gibt Bezirksidentitäten und natürlich merkst du Unterschiede und so weiter, aber es ist nicht mehr so, dass man sich als Westberliner Insel quasi begreift, auch wenn natürlich viele Leute doch sagen hier, was weiß ich, ich fahre nach Westdeutschland oder so, wenn sie halt, was weiß ich, nach Baden-Württemberg nach Hause fahren oder so, aber ich glaube, Berlin ist eine Stadt, trotz aller Unterschiede. Aber es ist auch, was ist es im Wedding, was ja Westen ist, ist auch anders als in Charlottenburg oder in Steglitz. Das ist halt so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt etwas Persönliches ist, aber ich finde schon, dass es immer noch so Ost-West-Gefühl gibt, mehr oder weniger. Ich merke das zum Beispiel bei mir in Mitte. Ich wohne ja an der Gedenkstätte Berliner Mauer, an den Resten der Berliner Mauer. Und, sehr spannend übrigens, ne? Das ist das Einzige, wo du das noch so original nachempfinden kannst, wie das wirklich war. In der East Side Gallery geht das so ja nicht. Aber da, wo du da, da in Gesundbrunnen, oder das ist Übergang, sag mal, wie heißt die Straße? Ist das Bernauer Straße? Bernauer Straße, aber ich meine noch weiter Bernauer vorne. Straße. Genau. Ich meine vorne am Nordbahnhof. Da ist ja wirklich so ein, bis heute noch so ein toter Streifen. Irgendwie ist das genau, nicht so das ist auch der Todesstreifen original erhalten. Und ich wohne auf der Ostseite, das zählt zur Mitte. Wir haben super viele Eigentumswohnungen in den letzten Jahren, die gebaut wurden. Wir haben so gefühlt so diese ganze Schickeria bei uns auf der Seite und auf der anderen Seite der Mauer ist Wedding. Und zum Beispiel, wenn ich Besuch bekomme, sage ich denen immer, parkt mal in Wedding. Weil in Wedding muss man keine Parkgebühr zahlen. So in Mitte zahlst du gefühlt 2 Euro pro Minute. In Wedding ist es kostenlos. Und das ist wirklich einmal über die Straße gehen. Okay. Ich erinnere mich zum 25. Gedenktag zum Fall der Berliner Mauer. Das war jetzt vor ein paar Jahren, als dieses große Projekt in Berlin aufgebaut wurde. Mit den Luftballons, die geleuchtet haben. Ah, diese Mauer mit, das war toll, diese Lichtgrenze, das war, genau. Das fand ich ein tolles Projekt. Wo die Ballons so einzeln alle gestartet sind und das war toll. Da hatten wir auch damals ein tolles Video übrigens auf Morgenpost Online. Das sah schon toll aus. Genau. Ja. Und ich fand es auch ein wunderschönes Projekt, weil es einerseits nochmal gezeigt hat, wo die Grenze verlief, ohne dass es schwer war, durch diese Ballons, diese leuchtenden Ballons, haben da so eine Leichtigkeit reingebracht. Und entlang dieser visuellen Mauer wurden Bildschirme aufgestellt, damit das Programm, was am Brandenburger Tor läuft, auch in andere Bezirke übertragen wird. Unter anderem war eines dieser Fernseher bei mir im Bezirk Mitte, an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Und ich erinnere mich noch, dass ich davor stand und dann wurden dort so Ausschnitte aus der DDR eingespielt, ja. So irgendwelches bedeppertes Spielzeug und die Muttis mit ihren Kindern und ich stehe da und fange an zu heulen aus nostalgischen Gründen so. Und neben mir steht eine alte Omi und dreht sich um und sagt, ach Kind, warum weinen Sie denn? Sie können sich doch gar nicht mehr an die Zeit erinnern. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich tatsächlich noch nostalgische Gefühle habe, weil in Usbekistan, also Usbekistan war bis 91 UdSSR und nachdem wir dann eigene Republik waren, hatten wir nicht den Westen, der uns übernimmt. Das heißt, im Prinzip blieb bei uns wirklich alles gleich. Ich musste die Uniform tragen, ich musste morgens zum Appell, ich musste die Hymne singen. Ich erinnere mich an das bedepperte Spielzeug, an die Essensmarken, dass wir mit meiner Mama ganz früh an die Essensausgabe mussten, damit wir unsere Ration Butter und Milch bekommen. Es blieb bei uns alles gleich. Das heißt, bis mehr oder weniger meinem 10. Lebensjahr habe ich die UdSSR fast unverändert noch erlebt. Und das ist schon merkwürdig, dass ich hier auf Menschen treffe, die ja wesentlich älter sind und meinen, ich sei zu jung dafür. Aber irgendwie trage ich das noch sehr, sehr bewusst in mir. Insofern zurück zu deiner Frage. Ja, Emine, man muss auch sagen, du bist ja auch doch älter, als man denkt. Ne? Also, ich? Ja. Also du bist ja auch schon über 30, das ist ja so. Ne? Da hat man, also meine frühesten Erinnerungen, ich kann dir doch sagen, ich bin ja, wie gesagt, mit dir, Sebastian. Ja. Ich bin 32, aber ich bin geboren in West-Berlin, in Neukölln. Da war, deswegen habe ich auch so diese Street-Credibility. Ja. Meine Eltern haben in Tempelhof gewohnt damals. Die haben halt zu Studienzeiten in Berlin gelebt. Die sind eigentlich Niedersachsen. Aber die sind dann 89 weggezogen nach Schleswig-Holstein da. Und ich halt mit als dann knapp Dreijähriger. Hast deinen Koffer gepackt und hast gesagt, tschüss Mutti, ich gehe. Habe ich meinen kleinen Koffer gepackt, meinen Teddybären reingepackt und bin ich mit. Genau, und da erinnere ich mich noch dran, das war natürlich der 9. November, Tag des Mauerfalls, das zählt wirklich zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen, dass meine Eltern das im Fernsehen live gesehen haben. Also im Ollen, wir hatten ja nur drei Programme, ja, dann aber diese Bilder von der Maueröffnung, oder täuscht mich da die Erinnerung? Jedenfalls, es kam diese Nachricht, die Mauer ist auf. Und meine Mutter sagte doch, die machen die Mauer auf und so. Und dann wurde Sekt getrunken, es kamen Nachbarn vorbei, weißt du, die wussten ja, dass wir quasi Berliner sind. Also, und da musste ich auch schon ab ins Bett. Anstatt, dass meine Eltern mich diese historische Stunde ein bisschen mehr hätten erleben lassen. Ja, aber das zählt echt zu meinen frühen Kindheitserinnerungen. Es ist eigentlich aber so Wahnsinn. War ich ja gerade mal 3 Jahre alt. Im Nachhinein betrachtet, kannst du so einordnen, welche Gefühle du hattest? Ich meine, konntest du einordnen, was da gerade passiert, oder hast du nur die Aufregung wahrgenommen, Aufregung deiner Eltern, da passiert gerade was Großes? Eher Letzteres, weil ich ja sowieso Mauer, das wusste ich ja gar nicht, was das ist. Ich glaube, vielleicht haben sogar meine Eltern versucht, mir das zu erklären, weil wegen ja sind die, das ist der andere Teil Deutschlands und da sind die Menschen so hinter der Mauer und kommen da nicht weg und so. Das kann man ja versuchen, zum Kind zu erklären. Aber ich glaube nicht, dass ich das tatsächlich begriffen habe. Aber ich konnte halt, weißt du, diese, also rein emotional, diese Euphorie, dieses Gefühl, dieses, jetzt machen wir hier ein Glas Sekt auf und so, meine Eltern haben sowieso selten Alkohol getrunken und so. Aber das, zumindest nicht, wenn ich dabei war, ja, das war schon zu spüren. Also okay. So war das. Eine existenzielle Grundsatzfrage. Ost- oder Westsandmännchen? Ich habe lieber das Ostsandmännchen gesehen, mit dem, du weißt, so mit diesem Walter Ulbricht-Bart, ne? Und dann war das Sandmännchen. Das war auch, glaube ich, sogar technisch ein bisschen spannender. Das Sandmännchen im Trabant quasi, das Sandmännchen bei den Grenztruppen, das Sandmännchen bei den Kosmonauten. Das mochte ich sehr gern. Genau, das damals bei N3, damals hieß das noch, im dritten Programm. Wir hatten, wie gesagt, nur drei davon. Ja, und da gab es das dann mal so um 18 Uhr oder 18:30 nach der Sesamstraße halt. Ne? Aber das ist schon, jetzt schon wieder so ein bisschen klischeehaft, dieses Ost-West und Sandmännchen und Trabi. Aber dieses Gefühl, ich sag dir, Berlin ist zusammengewachsen, trotz sozusagen regionaler Disparitäten. Ich finde das Sandmännchen aus dem Westen gruselig. Ich finde es gut, dass das Ostsandmännchen überlebt hat. Eines der wenigen Überbleibsel. Und dann wollte ich dir noch erzählen. Und das Ampelmännchen. Das Ampelmännchen. Das Ampelmännchen. Aber inzwischen gibt es Ampelmännchen auch im Westen als Nachbau, habe ich gesehen. Und zwar bei uns am Kudamm gibt es eine Ampel mit einem Ostampelmännchen. Das hat mich wirklich, wirklich gewundert, es da zu sehen. Nee, das weiß ich, dass teilweise von den Bezirken, auch in Westbezirken, dass sozusagen das Ostampelmännchen als Berliner Ampelmännchen jetzt benutzt wird. Ich habe eine Nachbarin, die wohnt bei mir gegenüber im Haus. Die ist 94, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall über 90. Fitte Dame, bis heute fit und sehr, sehr lieb. Und es ist ganz witzig, wenn wir uns im Treppenhaus treffen. Oft ist das tatsächlich zu irgendwelchen Jahrestagen, entweder Mauerfall-Gedenktag oder zum Tag der Deutschen Einheit. Und jedes Mal, wenn ich sie zu diesen Feiertagen treffe, steht sie im Haus, guckt mich mit ihren großen Augen an. Das ist so eine klapprige, schmale, dünne, alte Dame. Und dann sagt sie jedes Mal, also früher, da wohnte ich hier an der Grenze, da wollte keiner wohnen, das war wirklich die Grenze. Und auf einmal fiel die Mauer und ich bin mittendrin. Und das kann sie bis heute nicht begreifen, wie das passieren konnte, dass sie auf einmal das ist irgendwie rührend. Das ist eine schöne Geschichte. Berlins landet, obwohl sie seit gefühlt 100 Jahren, naja, wahrscheinlich weniger, das Haus ist in den 50ern gebaut worden, 50er, 60er, so lange wohnt sie da schon und auf einmal ist sie mittendrin. Das ist auch, da wird einem bewusst, ja, das ist ja, was es das mit ist Menschen ja, gemacht hat, ne? Und wie willkürlich. Ja, weißt du, Kreuzberg hatte ja auch diese Randlage. Ja. Kreuzberg war ja von drei Seiten eingemauert, sodass da eigentlich nur so Outcasts quasi hingezogen sind. Oder das war für Künstler und so weiter attraktiv, weil billige Mieten und so. Da wollte man eigentlich so eingezwängt da zwischen die Mauer, wollte man eigentlich nicht unbedingt wohnen. Und jetzt ist man da mitten im Zentrum, genauso in Prenzlauer Berg natürlich. Also das ist schon eine tolle Sache. Sebastian, ich habe eine Frage an dich. Und nein, zwar wirklich. Für die Rubrik Molle und Korn. Gute Frage. Gute Frage, gute Frage. Was für eine gute Oder? Frage. Die gute Frage. Ja, die gute Frage. Ja, und was ist die Frage? Stimmt es, dass Berlin mehr Brücken hat als Venedig? Ich glaube, Venedig hat viele Brücken, weil es da so viele Kanäle gibt. Es kann natürlich sein, dass Berlin, weil es einfach so groß ist und man ja nicht nur die Spreebrücken zählen muss, sondern auch in irgendwelchen, also auch in den Bezirken lokal Brücken, die über irgendwas drüber führen, dass Berlin doch mehr Brücken hat. Ich glaube, Berlin hat mehr Brücken als Venedig. Also, ich bin Stimmt ja gerade in Venedig und oder ich war gerade in Venedig, heute früh war ich noch in Venedig, jetzt bin ich weitergereist. Und dann bin ich über eine dieser zahlreichen Brücken gegangen und dann ist mir tatsächlich diese Frage eingefallen. Und dann dachte ich, gucke ich doch gleich mal an. Und zwar im Internet, ich habe es gegoogelt, weil wir sind ja in der EU und ich muss ja keine Roaming-Gebühren zahlen. Also nicht nur... Würde ich nochmal den Vertrag überprüfen, aber... Ich will nicht nur den Tag der Deutschen Einheit feiern, sondern auch die EU, weil ich keine Roaming-Gebühren zahlen muss. Auf jeden Fall habe ich gegoogelt und tatsächlich hat Berlin mit mehr als 1000 Brücken fast dreimal so viele Brücken wie Venedig. Venedig hat etwa 400 Jawohl, Brücken. Ich wusste es. 400 Brücken führen über rund 150 Kanäle. Wobei man sagen muss, also die Brücken, die in Venedig gebaut sind, die führen ja wirklich übers Wasser. In Berlin hingegen werden alle Brücken gezählt. Ja, das ist in Berlin weniger so, ne? Also auch die über Bächlein führen, über Landstraßen, über Autobahnen, über irgendwelche... Ja, oder Autobahnen, genau, Überführungen oder sowas. Gut, Wiesel-Brücke führt, glaube ich, zumindest also, teilweise auch übers Wasser. Tatsächlich hat Berlin, ne? Wobei, wenn man nach der Aussicht geht, kann Berlin-Venedig nicht toppen. Und was ich noch rausgefunden habe, dass Berlin wiederum ganz, ganz weit hinter Hamburg liegt. Hamburg ist nämlich Spitzenreiter, was die Brücken angeht. Die haben mehr als 2500 Brücken. So Toll. Schaut's aus. Brückenbeauftragte Emina live aus Venedig. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Das war die Molle und Korn. Gute Frage. Genau. Habe ich dir eigentlich erzählt, was ich hier mache in Venedig? Nee, willst du das noch tun? Ja, natürlich, Sebastian. Ich habe keine Geheimnisse vor dir. Also ich bin hier auf der Biennale, nicht zu verwechseln mit der Berlinale. Biennale ist eine Architekturausstellung, das alle 2 Jahre stattfindet. Es gibt eine Oberthematik. Dieses Jahr ist es Freiräume. Und dann stellen Architekten aus aller Welt, so renommierte Architekten, ihre Projekte aus. Es gibt 2 Gelände. Auf einem der Gelände gibt es verschiedene Pavillons. Die sind Ländern zugeordnet. Da gibt es Großbritannien, da gibt es Australien, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Und jeder interpretiert das anders. Zum Beispiel Großbritannien hat in den Hallen nichts gebaut. Stattdessen haben sie auf dem Dach so eine Terrasse gebaut, wo man Tee trinken konnte. Das war deren Interpretation von Freiräume. Australien hat einfach Blumen aufgebaut, so Blumenkästen, und man konnte da durchgehen. So, und der deutsche Was wäre jetzt die Berliner Interpretation von Freiraum? Ja, okay, oder der deutsche Beitrag, genau. Jetzt kommt's. Wurde umgesetzt von Graft, das ist ein Architekturbüro aus Berlin, und die haben die Berliner Mauer nachgebaut, und zwar auch sehr interessant, zwar nicht aus Licht, sondern es sind so schwarze Streifen, die sich nach oben biegen. Und es ist künstlerisch sehr interessant umgesetzt. Wenn man vor diesen Streifen steht, dann überschneiden sie sich, sodass du auf eine schwarze Mauer blickst. Und erst wenn du ein bisschen zur Seite gehst, siehst du, dass diese Streifen versetzt sind und diese Mauer bricht. Und das ist ein tolles Projekt, wirklich toll recherchiert. Und auf der Rückseite von diesen schwarzen Streifen stehen ganz viele Geschichten, wo die Mauer bis heute Wunden hinterlassen hat, passend zu unserem ersten Thema. Also wirklich ein sehr interessantes Projekt. Wer nicht hierher kommen mag, um sich das anzugucken, dazu gibt es auch zahlreiche Videos und Artikel im Netz. Also einfach mal recherchieren. Graft und Biennale. Aber gut, wir müssen sagen, wir müssen leider ein bisschen zum Ende kommen, aber es ist ein interessantes Thema und sehr gut, sehr interessant. Was haben wir denn noch eigentlich auf dem Zettel hier? Wir gehen schon wieder zum Ende, muss ich sagen. Du hast, glaube ich, nicht Babylon Berlin hast du nicht gesehen, oder? Ich hab's gesehen und muss sagen, denn es ist, ich habe reingeguckt und muss sagen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, als diese Alexanderplatz-Szene kommt, na, ist da nicht doch im Hintergrund noch hier irgendwie TK Maxx zu sehen und so, weil irgendwie, es ist ja so ein bisschen auf alt gemacht, aber am Originalschauplatz gedreht und es ist so ein bisschen, du siehst irgendwie, anders als bei einer Serie wie Mad Men, siehst du doch irgendwie, ja, okay, es ist eine Kulisse letztlich und es ist auf alt gemacht und naja, aber ist ja ganz interessant. Babylon Unsere Stadt Berlin, kommt jedenfalls für alle, weltweit die groß die letzte raus. Folge verpasst haben, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Also einfach nochmal reinhören, Babylon Berlin. Einfach mal reinhören. Genau, tolle Oder Filmung. Halt auch streamen und gucken. Ziemlich aufwendig gestaltet. Eines der teuersten Serien. Wenn ich zurück bin, werde ich mir die Serie auf jeden Fall nochmal reinziehen. Weil ich habe schon so viel davon gehört und so viele Dokumentationen gesehen über die Entstehung. Ich würde auch sagen, in einer der Folgen liest dieser Polizist liest die Berliner Morgenpost im Jahr 1929. Kann man sehen, kauft er da irgendwie am Kiosk. Das ist auch schön. Ja. Zeitlos gut. Mensch, ich höre schon wieder die Musik im Hintergrund, oder? Ja, genau. Ja. Genau so ist es. Wir gehen zum Ende. Biennale, kann man auch mal hin. Über eine der 7 Brücken gehen quasi, genau. Und wir hören uns dann, glaube ich, nächste Woche wieder hier am Kudamm, wenn du wieder mit dem Flugzeug, welcher Airline, sagen wir nicht, hier wieder eingeschwebt bist, genau. Also, wir sagen einfach bis nächste Woche. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen, oder? Tschüss. Mein schönster Lohn ist immer nach dem Einbruch eine gute Rezension. Hervor, eine Molle und ein Korn. Unser Hals ist trocken und der Bauch voll Zorn. Hervor, eine Molle und ein Korn. Und dann gleich erzähle noch einmal von vorn.